Am 21. März wurde das thailändische Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum Tag der Sonne gebildet. Das Vorbereitungskomitee beschloss, zum Tag der Sonne verschiedene politische und kulturelle Veranstaltungen wie Seminar über die Verdienste von Kim Il-sung, Vortrag und Filmvorführung zu organisieren.